Abschnitt 5 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel: Der Mann bei Kerzenlicht. Es war dunkel geworden, dass ich kaum noch lesen konnte. Zilla zündete die Kerzen an und zog die Fenstervorhänge zu. Tiefes Schweigen, welches einer gründlichen Enttäuschung zu folgen pflegt, herrschte im Zimmer. »Wer mag er nur sein?« wiederholte Lucilla nun wohl zum 100. Male. »Und wieso kann Ihr Blick ihn betrübt haben? Sinnen Sie doch nach, Madame Pratolungo.« Der letzte Satz in dem Artikel Exeter präokkupierte mich ein wenig wegen des darin enthaltenen Wortes »Assisen«. Als Lucilla ihre Aufforderung, meine Definitionsgabe anzustrengen, an mich richtete, hatte ich wieder eine andere Inspiration. Ich riet auf der Stelle, der Fremde sei ein interessanter Verbrecher, der entflohen sei, um der Verurteilung durch die Assisen zu entgehen. Die würdige alte Zilla sprang auf, überzeugt, dass ich mit meiner Annahme den Nagel auf den Kopf getroffen habe. »Gott, steh uns bei«, rief die Alte, »ich habe die Gartentür nicht zugeriegelt.« Sie rannte zum Zimmer hinaus, um uns, ehe es zu spät wäre, vor Raub und Mord zu schützen. Ich sah Lucilla an. Sie saß in ihrem Stuhle, zurückgelehnt, mit einem verächtlichen Lächeln auf ihrem hübschen Gesicht. »Madame Pratolungo«, sagte sie, »eben haben Sie zum ersten Male, seit Sie hier sind, etwas Törichtes gesprochen.« »Nicht so rasch, wenn ich bitten darf, liebes Fräulein«, erwiderte ich. »Sie haben erklärt, dass nichts über diesen Mann bekannt sei. Nun, damit meinen Sie nichts, was Sie befriedigt. Er ist doch vermutlich nicht vom Himmel gefallen?« Der Zeitpunkt, in welchem er hierher gekommen ist, muss doch bekannt sein. Und ebenso, ob er allein oder in Gesellschaft hergekommen ist. Ferner, wie und wo er eine Wohnung im Dorfe gefunden hat. Bevor ich zugeben kann, dass ich mit meiner Vermutung auf ganz falscher Fährte bin, muss ich hören, was die Leute in Dimchurch bis jetzt über diesen Mann in Erfahrung gebracht haben. Wie lange ist er schon hier? Lucilla schien sich anfänglich wenig für die rein praktische Auffassung der Frage, wie ich sie eben entwickelt hatte, zu interessieren. »Er ist jetzt seit einer Woche hier«, warf sie nachlässig hin. »Kam er wie ich über die Hügel her?« »Ja.« »Natürlich mit einem Führer?« Bei dieser Frage richtete sich Lucilla plötzlich in ihrem Stuhle auf. »Mit seinem Bruder«, antwortete sie, »mit seinem Zwillingsbruder, Madame Pratolungo.« Jetzt richtete auch ich mich in meinem Stuhle auf. Das Auftreten seines Zwillingsbruders in der Geschichte war schon an und für sich eine Verwickelung. Da waren also zwei entwichene Verbrecher statt eines. »Wie fanden Sie den Weg hierher?« war meine nächste Frage. »Das weiß niemand.« »Wohin gingen Sie zunächst, als Sie herkamen?« »In die Gute Hand, das kleine Wirtshaus im Dorfe. Der Wirt erzählte Zilla, die beiden Herren sähen sich merkwürdig ähnlich. Es sei unmöglich, sie voneinander zu unterscheiden. Die Ähnlichkeit sei selbst für Zwillinge erstaunlich. Sie kamen früh morgens an, als die Schenkstube noch leer war, und hatten eine lange, vertrauliche Unterhaltung miteinander. Als diese vorüber war, klingelten sie dem Wirt und fragten ihn, ob er ein Schlafzimmer im Hause übrig habe. Sie werden selbst gesehen haben, dass die Gute Hand nur eine Bierschenke ist. Der Wirt hatte ein Zimmer übrig, ein elendes Stübchen, das kein Schlafzimmer für einen Gentleman war. Einer der Brüder mietete gleichwohl das Zimmer. Und was wurde aus dem anderen Bruder? Der ging noch an demselben Tage sehr ungern fort. Sie nahmen den zärtlichsten Abschied voneinander. Der Bruder, welcher heute Abend mit uns gesprochen hat, bestand auf der Abreise des anderen, sonst würde ihn dieser nicht verlassen haben. Sie vergossen beide Tränen. »Sie haben noch etwas Schlimmeres getan«, sagte die alte Zilla, die in diesem Augenblicke wieder ins Zimmer trat. »Ich habe unten alle Türen und Fenster festgeschlossen. Er kann jetzt nicht hinein, liebes Kind, wenn er es auch versucht. »Wieso haben Sie denn noch etwas Schlimmeres getan?« fragte ich. »Sie haben sich geküsst«, sagte Zilla mit dem Ausdruck des tiefsten Widerwillens. »Vielleicht sind es Fremde«, schlug ich vor. »Haben Sie Ihren Namen genannt?« »Der Wirt fragte den Zurückbleibenden nach seinem Namen«, erwiderte Lucilla. »Er nannte sich Dubourg.« Diese Antwort bestärkte mich in meiner Vermutung. Dubourg ist in Frankreich ein so gewöhnlicher Name wie Jones oder Thompson in England. Gerade so ein Name, wie ihn ein Mann, der nicht gekannt sein will, sich bei uns beilegen würde. Sollte dieser Verbrecher ein Landsmann von mir sein? Nein, er hatte durchaus nicht mit fremdem Akzent, sondern das reinste Englisch gesprochen. Darüber konnte kein Zweifel obwalten. Und doch hatte er sich einen französischen Namen gegeben. Sollte er sich damit absichtlich einer Insulte gegen meine Nation schuldig gemacht haben? Ja, nicht damit zufrieden, sich mit unzähligen Verbrechen befleckt zu haben, hatte er in dem Register seiner Scheußlichkeiten noch eine Insulte gegen meine Nation hinzugefügt? Nun, nahm ich wieder auf, wir haben diesen unentdeckten Spitzbuben allein im Wirtshause gelassen. Ist er noch dort? »Wo denken Sie hin?« rief die alte Amme. »Er hat sich hier in der Gegend häuslich niedergelassen. Er hat Browndown gemietet.« Ich wandte mich gegen Lucilla. »Browndown gehört doch jemandem«, sagte ich, indem ich es wagte, wieder eine Vermutung auszusprechen. »Hat es denn jemand vermietet, ohne sich nach dem Mieter zu erkundigen?« »Browndown gehört einem Herrn in Brighton«, antwortete Lucilla, »und der Herr wurde wegen Auskunft über den Mieter an ein wohlbekanntes Haus in London, eine der großen kaufmännischen Firmen in der City, verwiesen. Daran knüpft sich der unerklärlichste Punkt des ganzen Geheimnisses. Der Chef des Londoner Hauses erklärte, »Ich kenne Herrn Dubourg seit meiner Kindheit. Er hat seine Gründe zu wünschen, in der größten Zurückgezogenheit zu leben. Ich stehe dafür, dass er ein ehrenwerter Mann ist, dem Sie ruhig Ihr Haus vermieten können. Mehr darf ich Ihnen nicht mitteilen.« »Mein Vater kennt den Eigentümer von Browndown und dieser hat ihm die erhaltene Auskunft wörtlich so mitgeteilt.« »Ist das nicht eigentümlich?« Am nächsten Tage wurde ihm das Haus auf 6 Monate vermietet. Es ist elend möbliert. Herr Dubourg hat sich verschiedene Sachen von Brighton kommen lassen. Außer dem Mobiliar ist heute noch eine Kiste aus London in dem Hause angekommen, die so fest vernagelt war, dass nach dem Zimmermann geschickt werden musste, um sie zu öffnen. Der Zimmermann berichtete, dass die Kiste mit dünnen, goldenen und silbernen Platten angefüllt sei und dass sich dabei noch ein Kasten mit eigentümlichen Werkzeugen befände, deren Gebrauch dem Zimmermann völlig unbekannt sei. Herr Dubourg verschloss diese Dinge in ein an der Rückseite des Hauses gelegenes Zimmer und steckte den Schlüssel in die Tasche. Er schien vergnügt, er pfiff ein Lied und sagte, nun wird die Sache gehen. Das wissen wir von der Wirtin in der guten Hand. Sie kocht ihm das Essen und ihre Tochter hält ihm das Haus in Ordnung. Sie gehen morgens zu ihm und kehren abends wieder nach ihrem Hause zurück. Er hat weiter keine Bedienung bei sich, nachts ist er ganz allein. Ist das nicht interessant? Ein Geheimnis mitten im alltäglichen Leben. Es intrigiert jeder Mann. »Sie müssen hier sonderbare Leute sein, mein liebes Kind«, erwiderte ich, »in einem so einfachen Fall wie diesem etwas Geheimnisvolles zu finden.« »Einfach«, erwiderte Lucilla, außer sich vor Erstaunen, »unzweifelhaft führt alles, die Gold- und Silberplatten, die eigentümlichen Werkzeuge, das zurückgezogene Leben und das Nachhauseschicken der Dienstboten am Abend zu demselben Schluss. Meine Vermutung ist richtig. Der Mann ist ein entlaufener Verbrecher und sein Verbrechen besteht in Falschmünzerei. Man ist ihm in Exeter auf die Spur gekommen, er hat sich dem Arm der Gerechtigkeit zu entziehen gewusst und er will hier wieder von Frischem anfangen. Sie können ja tun, was Ihnen gefällt. Wenn ich einmal kleine Münze brauchen sollte, so würde ich mich hüten, sie mir hier in der Gegend zu verschaffen.« Lucilla lehnte sich wieder in ihren Stuhl zurück. Es war klar, dass sie mich in Betreff des Herrn Dubourg für ebenso böswillig wie unverbesserlich auf falscher Fährte wähnte. »Ein Falschmünzer, den der Chef eines der ersten Handlungshäuser in London für einen ehrenwerten Mann erklärt,« rief sie aus. »Wir Engländer sind gelegentlich sehr exzentrisch, aber unsere nationale Verrücktheit hat doch ihre Grenzen, Madame Pratolungo. Und Sie haben mit Ihrer Annahme diese Grenzen bereits überschritten. Wollen wir ein wenig musizieren?« Sie sagte das in einem etwas empfindlichen Tone. Herr Dubourg war der Held ihres Romans. Jeder von mir gemachte Versuch, ihn in ihrer Achtung herabzusetzen, war ihr empfindlich. Gleichwohl beharrte ich bei meiner ungünstigen Meinung von ihm. Bei unserer Meinungsverschiedenheit handelte es sich, wie ich es ihr hätte sagen können, um die Frage, ob der Londoner Kaufmann Glauben verdiene oder nicht. Nach ihrer Ansicht bot sein Reichtum eine genügende Gewähr für seine Redlichkeit. Nach meiner gut sozialistischen Ansicht sprach gerade dieser Umstand entschieden gegen ihn. Kapitalist und Falschmünzer, beide sind jeder in seiner Art Räuber. Ob der Kapitalist den Falschmünzer oder der Falschmünzer den Kapitalisten empfiehlt, gilt mir ganz gleich. In beiden Fällen sind, wie es in einem englischen Stück vortrefflich heißt, die Ehrlichen das weiche, behagliche Kissen, auf welchem diese Spitzbuben sich ausruhen und mästen. Ich stand im Begriff, Lucilla diese meine weitere und liberalere Auffassung des Gegenstandes mitzuteilen, aber ach, es war nur zu klar, dass das arme Kind von den beschränkten Vorurteilen der Gesellschaft, in welcher sie lebte, angesteckt war. Wie sollte ich mich am ersten Tage unseres Beisammenseins der Gefahr einer Veruneinigung aussetzen? Nein, das durfte nicht geschehen. Ich gab dem allerliebsten hübschen blinden Mädchen einen Kuss, wir gingen zusammen nach dem Klavier und ich verschob den Versuch, aus Lucilla eine gute Sozialistin zu machen, auf eine passendere Gelegenheit. Wir hätten das Klavier ebenso gut uneröffnet lassen können. Es wollte mit der Musik durchaus nicht gehen. Ich spielte so gut ich konnte. Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin. Sie hörte mir mit dem besten Willen, Vergnügen daran zu finden, zu. Sie dankte mir zu wiederholten Malen. Sie versuchte es auf meine Bitte selbst zu spielen und wählte die ihr vertrauten Kompositionen, welche sie auswendig wusste. Vergebens. Der abscheuliche Dubourg, der ihr ganzes Interesse in Anspruch genommen hatte, war nicht zu verdrängen. Sie versuchte und versuchte, aber es wollte nicht gehen. Seine Stimme klang ihr noch in den Ohren und das war die einzige Musik, für welche sie diesen Abend Sinn hatte. Ich setzte mich wieder ans Klavier und fing noch einmal an zu spielen. Plötzlich schlug sie mir die Hände von den Tasten und sagte flüsternd, »Ist Zilla hier?« Ich sagte ihr, dass Zilla das Zimmer verlassen habe. Da legte sie ihr reizendes Köpfchen auf meine Schulter, seufzte krampfhaft und brach in die Worte aus, »Ich kann nicht anders, ich muss fortwährend an ihn denken. Zum ersten Male in meinem Leben fühle ich mich unglücklich. Nein, glücklich. Oh, was müssen Sie von mir denken? Ich weiß nicht, was ich rede. Warum ermutigten Sie ihn, mit uns zu sprechen? Ohne Sie hätte ich vielleicht nie seine Stimme gehört.« Sie richtete sich mit einem kleinen Schauer wieder auf und beruhigte sich. Mit der einen Hand fuhr sie über die Tasten hin und spielte leise. »Seine reizende Stimme«, flüsterte sie träumerisch, während sie spielte. »Oh, seine reizende Stimme!« Dann hielt sie wieder inne und sagte, indem sie ihre Hand von den Tasten herabsinken ließ und meine Hand erfasste, halb zu sich selbst, halb zu mir, »Ist das Liebe?« Meine Pflicht als respektable Frau war mir klar vorgezeichnet. Ich musste ihr eine Lüge sagen. »Es ist nichts weiter, liebes Kind«, sagte ich, »als zu große Aufregung und zu große Ermüdung. Morgen sollen Sie wieder mein junges Fräulein sein, heute Abend müssen Sie nur mein Kind sein. Kommen Sie, lassen Sie mich Sie zu Bett bringen.« Sie fügte sich mit einem müden Seufzer. Oh, wie lieblich sie aussah, das unschuldige, bekümmerte Wesen, als sie in ihrer reizenden Nachttoilette vor ihrem Bette kniete und ihr Nachtgebet sprach. Ich bekenne es offen, ebenso rasch im Lieben wie im Hassen zu sein. Als ich ihr Gute Nacht gesagt und sie verlassen hatte, fühlte ich, dass ich sie nicht zärtlicher hätte lieben können, wenn sie mein eigenes Kind gewesen wäre. Jeder meiner Leser ist, wenn er nicht ein äußerst zurückhaltendes Wesen hat, wohl einmal Leuten von meiner Art begegnet, die ihm bei einer Fahrt auf der Eisenbahn oder als Nachbarn an der Table d'hôte sofort die vertraulichsten Mitteilungen über alle ihre Privatangelegenheit gemacht haben. Ich glaube, ich werde es bis an mein Ende nicht aufgeben, bei einer vorübergehenden Begegnung mit Fremden alsbald Freundschaft mit ihnen zu schließen. Der niederträchtige Dubourg, wenn ich an jenem Abende nach Browndown hätte gelangen können, hätte ich gern an ihm getan, was eine mexikanische Magd, die ich in der zentralamerikanischen Periode hatte, mit ihrem betrunkenen Manne tat, der eine Art von Hausierer war und mit Peitschen und Stöcken handelte. Eines Abends nähte sie ihn, als er seinen Rausch verschlafend auf dem Bette lag, fest in sein Betttuch ein, holte dann seinen ganzen Warenvorrat aus der Ecke des Zimmers hervor und schlug denselben auf ihm kurz und klein, bis er von Kopf bis zu Fuß zu einer gallertartigen Masse zusammengeprügelt war. Da mir dieses Hilfsmittel nicht zu Gebote stand, setzte ich mich in meinem Schlafzimmer hin und überlegte, was ich, wenn die Angelegenheit mit Dubourg sich noch weiter fortspinnen sollte, zunächst zu tun haben würde. Ich habe bereits erwähnt, dass Lucilla und ich den ganzen Nachmittag recht nach Frauenart damit zugebracht hatten, über uns selbst zu plaudern. Zum besseren Verständnis des Gedankenganges, den ich bei meinen Erzählungen verfolgte, will ich hier der Hauptsache nach das erzählen, was mir Lucilla über ihre eigentümliche Stellung in dem Hause ihres Vaters mitgeteilt hat. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 7. Dezember 2023.